deinen Tasse-Tee. Saß einst ein armer Chansonnier und das Chanson, an dem er gerade schrieb, begann, ich hab dich lieb. Dann schrieb er weiter noch vom Glück und einem seligen Augenblick von einem Herzen, das in Liebe glüht, stand auch in seinem Lied. Auf seinem Tisch lag ein Bild, das sah er an und sprach leise: Du hast mit mir nur gespielt, wie ich seit heute war. Bei einer kleinen Tasse Tee saß lange noch der Chansonnier. Das Entfondlieder hieß L'amour passé, leb wohl mein Schatz, adieu. Du hast mit mir nur gespielt, wie ich seit heute weiß. Bei einer kleinen Tasse Tee saß lange noch der Chansonnier. Das Entfondlieder hieß L'amour passé, leb wohl mein Schatz, adieu.